1. Lehrt daher Jahwe, Juren Gott, und befolgt stets seine Vorschriften, seine Anordnungen und sein Gebot, die Juk gegeben hat. 2. Erkennt hüt die Führung und Disziplin Jahwes, Jures Gottes, sein Gross, sein Stark Hand und seinen ausgestreckten Arm, denn ich spreche nicht zu Juren Kindern, die dies nicht erlebt und gesehen haben. 3. Erinnert Juken sein Zeichen und Taten, die in Ägypten am Pharao, dem König von Ägypten, und in seinem ganzen Land vollbracht. 4. Bedenkt, was der ägyptischen Armee, ihren Ferden und Streitwagen zufüht, als Jahwe die Wasser des Schilfmeers über sie fluten ließ, während sie Juke verfolgten, und sie so bis hüt vernichtet. 5. Erinnert Juke Orchen als, was für Juke in der Wust getten hat, bis diesen Ort erreichtet. 6. Denkt Orch Darren, was a Dathin and Abiram, den Sonen Eliabs, des Sohns Rubens, Zufut, als die Erde sich offnit und sie inmitten von Gans Israel verschlachter, zu zamen mit ihren Hausen, Zelten und Alam, was zu ihrem Besitz gehort. 7. Den selbst hat mit eigenen Organ all die großen Taten gesehen, die Jahwe vollbracht. 8. Befolgt daher Algebot, die ich hüt jeb, damit die Stork erlangt, in das Land zu sehen und es in Besitz zu nehmen, in das er nun hinübersieht. 9. So wordet er lange in dem Land leben, das Jahwe Juren Watten und Eren Nachkommen aufgrund eins eid zugesagt hat, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. 10. Denn das Land, in das er sieht, es in Besitz zu nehmen, ist nicht wie Ägypten, aus dem er gekommen seid. Dort mustet er ihr Felder nach der Ossart wie einen Gemüsgarten durch Fassebe bewassen. 11. Das Land jedoch, in das er hein übersieht, immis in Besitz zu nehmen, ist ein Land mit Bergen und Talen, das durch den Regen vom Himmel bewasset wird. 12. Es ist ein Land, das sich Jahwe, ihr Gott, kommet, sein Organ sin beständig darauf gerichtet, vom Anfang bis zum Ende des Jahres. 13. Wenn meinen Geboten, die ich hüt jeb, gewissenhaft gehorcht, indem Jahwe, Juren Gott, lehrt und im von ganzem Hazen und mit ganzer Seele dient. 14. Dann wird ich Urem Land zerpassenden Zeit Regen geben, so will den Frühregen als auch den Spatrigen, damit ihr Getreid, Juren Wein und ihr all ernten Kont. 15. ICH word orch gra auf Juren Felden für EUA v Woxen lassen, so dass genug zu essen hat. 16. Seid jedoch vor sichtig, damit EUA hus sich nicht verfuhren last und UKAB wendet, anderen gotten zu dienen und sie anzubieten. 17. Anden falls word Jahwe's zorngegen ukint flammen, word den Himmel verschließen, so dass kein Regen fault und der Boden keenen Ertrag mehr gibt. Dann word it a schnell ausdem Gutenland verschwinden, das Jahwe juk geben will. 18. Nehmt juk daher dies mein Wort zu hasen, bindet sie als sechen an your hand and tragt sie als sternschmuck swischen euren organ. 19. Lert sie your kinder, indem darüber sprecht, when zu Hause side and when unterweg side, when juk hinlegt und when aufstet. 20. Schreibt sie auf die Terpfossen ihres Hauses und auf ihr Tor. 21. Damit und ihr kinder lange in dem Land lebt, das Jahwe Juren Watten mit einem Eid zugesagt hat, solange der Himmel über der Ode State. 22. Denn wenn sorgfältig darauf achtet, all dies Gebot zu erfüllen, die ich jeb, indem Jahwe, Juren Gott, lehrt, immer auf seinen Wegen wandelt und im anhängt. 23. Dann word Jahwe all dies Volker vor Juk vertrieben und word it Volker besitzen, die grosser und starker sind als 24. Jeder ort, den your Fussel betritt, soll Juk gehoren, von der Wust bis zum Libanon und vom grossen Fluss Euphrat bis zum westlichen Meer word sich ihr Gebiet erstrecken. 25. Niemand word Juk widerstand leisen konin, Jahwe, ihr Gott, word furcht und schrecken vor Juk über das ganz Land verbreiten, das betretet, why a es juk versprochen hat. 26. Sait ich lege juk hüt siegen und flutsch vor. 27. Den siegen, wenn den. Geboten Jahwe's, yours Gott's, gehorcht, die ich juk hüt jeb. 28. Aber den flutsch, falls den geboten Jahwe's, yours Gott's, nicht gehorcht und von dem Weg abweicht, denn ich hüt sage, im anderen Gotten zu dienen, die zu vor nicht kantet. 29. Wenn Yahweh, EU a Gott, ukin das Land gebracht hat, das in besitznamen wordet, sollte den siegen auf dem Berg gerisim und den flutsch auf dem Berg ebel or sprechen. 30. Dies Berger liegen jenseits des Jordan, westlich der Straße des Sonnenuntergangs, im Land der Kananita, die in der Araber wohnen, gegenüber von Gilgal, bei der Oracle Terebinth. 31. Den wordet den Jordan überqueren, im das Land in Besitz zu nehmen, das Yahweh, EU a Gott, uk geben will. Sobald es eingenommen und uk dort niedergelassen hat. 32. Sollt darauf achten, als Satzungen und Rechte zu befolgen, die ich uk hüt geb.